sind Bilder in meinem Kopf und sie machen mir Angst. Und doch ich liebe sie, könnte nicht ohne ihnen sein. Dieser Hauch einer Scheinwelt macht meinen Kopf frei. Frei von dem Alltäglichen, frei vom Unmenschlichen, frei von meinem Körper. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der Mensch ist ein böses Tier, der Mensch sieht sich nicht als Tier und ihr seid der Beweis dafür. Ein Druck auf meinem Gehirn lässt mich wieder Bilder sehen, schön sind sie nicht, doch widersetzen kann ich mich ebenso wenig. Und so greife ich zur Klinge und schneide mir einmal in meinen Arm. In meinem kleinen Herzen wird es warm. Und ich sehe unglückselige Dinge. Blut tropft meinen Arm hinab. Ich fühle mich wieder lebendig. Warmer Lebenssaft verlässt mich ständig und unablässig. Mein Leben, das einst schmerzhaft verlief, verlässt mich nun schmerzlos durch diesen Schnitt, der so tief, der so sanft, der so lieblich klein und meinen Arm zehrt. Eine Wunde, die ich für immer behalten will. Und weil es mir so sehr gefällt, schneide ich weiter, bis mir die Klinge und mein Körper zu Boden fällt. Ich bin der Architekt meines Lebens. Ich bin der Maurer meines Strebens. Mitarbeiter suche ich vergebens, niemals bot mir jemand Hilfe an. Jahrelang kam ich allein zurecht, all den Hass ließ ich in mir kochen, die blanke Wut erwachen, immer weiter wachsen, um sie nun frei zu lassen. Aus Frust teste ich an mir selbst die Schmerzmethoden meiner Gedanken. Ich schneide mir Stück um Stück Haut und Fleisch von meinem Leib. Ich muss ein wenig lachen, als ich meine Unterarmknochen freigelegt habe. Diesen Abend verbrachte ich in meiner Blutlache. Doch wie durch ein Wunder überlebte ich diese Tat. Als mein Arm wieder ein wenig besser aussah und nicht mehr die Anmutung von Verstümmelung zutage führte, begab ich mich an den Ort meines größten Hasses, die Fußgängerzone. Viele hundert Menschen, viele Millionen Liter Blut, die es nicht wert sind zu zirkulieren und nicht gleich ganz so viel Aufsehen zu erregen, zückte ich zuerst mein Messer und schlachtete meine Umgebung zaghaft ab. Ein Stich in den Nacken und niemand zeigte auch nur den kleinsten Hauch Interesse an den Körpern, die tot zu Boden fielen. Blut lief aus und wässerte meine Todesblume. Nach einer gefühlten Ewigkeit und effektiven Viertelstunde war der Platz rötlich. Blutrot, meine Lieblingsfarbe. Die herzförmige Narbe auf meiner Brust begann zu glühen. Ein wunderschönes Gefühl. Mein Lebenswerk wird endlich vollendet. Meine tödliche Blume wächst und wächst weiter. Für immer wird sie weiter wachsen. Sie darf es und soll es und wird es. Zuerst stoppt mich jedoch die Polizei. Vorher jedoch ziehe ich meine Pistole und schieße in die verbliebene Menge und einen Polizisten in den Fuß. Einem anderen Polizisten schneide ich die Pulsader, als er versuchte, mir das Messer wegzunehmen, auf. Jetzt ist in meiner roten Hasssuppe noch ein wenig Gerechtigkeitsblut, wie das wohl schmeckt. Sie haben mich gefangen und eingesperrt hinter Glas, wo man mich nun ernährt. Ich denke nicht, dass mich die Welt dort draußen vermisst. Schließlich vermisse ich sie auch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hätte gerne ein Glas Wasser.